se pourra Algarrette. Und das Rathaus, das Kartell, alles am Ross, das Volkian, das Wollen, welcher, welcher Ort das Karas. Und wie das Metallus, Sklave, wer wird dich befreien, die in tiefster Tiefe stehen? Werden Kamerad dich sehen und sie werden hören dich schreien. Sklave, werden dich befreien. Keiner oder alle, alles oder nichts. Kann sich da nicht retten, Gefährde oder Ketten. Keiner oder alle, alles oder nichts. Hungernder, wer wird dich speisen? Willst du dir ein Brot abschneiden? Komm zu uns, die Hunger leiden, lass uns hier die Wege weisen. Hungernde werden dich speisen. Keiner oder alle, alles oder nichts. Keiner kann sich da nicht retten. Gewehre oder Ketten. Keiner oder alle, alles oder nichts. Wer geschlagener wird dich rächen, du, dem sie den Schlag versetzen. Reih dich ein bei den Verletzten, wir in allen unseren Schwächen werden Kamerad dich rächen. Alle, alles oder nichts, einer kann sich da nicht retten. Gewehre oder Ketten. Keiner oder alle, alles oder nichts. Wer verlorener wird es wagen, wer sein Elend nicht mehr tragen kann, er muss sich zu jenen schlagen, die aus Not schon dafür sorgen, dass es heute heißt und nicht morgen. Keiner oder alle, alles oder nichts, keiner kann sich da nicht retten, Gewehre oder Ketten. Das ist nicht sehr weit. Wie weit war es von Guernica nach Aarau, von Hitler bis zu ihm und zu welchem Land? Von Saigon nach Hanoi, so weit wie von Berlin nach Kiew. Oder von Münster hinunter nach Gerka. Ich habe Guernica gesucht auf der Karte, weil ich mir manchmal anders nicht vorstelle. Was haben die Schulkinder von Mangwang gelernt von den Bomben? Was haben wir gelernt von den Schulkindern in Mangwang? Was haben wir gelernt von Guernica und von Polen? Wann kamen die Stalingrad, Dresden, Nagasaki? Thank you. Flinte, die funkelt im Sonnenrot. Ihr präsentiert und schultert, ich wollt ihr schösse mich tot. Güte war im Lande wieder einmal schwächlich und die Bosheit nahm am Köpfen wieder einmal zu. Und wir götteten den Schuh. Und er packte ein, was er so brauchte, wenig, doch es wurde dies und das. So die Pfeife, die er immer abends rauchte, und das Büchlein, das er immer las. Weißblut nach dem Augenmaß. Thank you. Thank you. das wir Schermesser. Und ihr habt recht. Und der andere auch, aber nicht gleichzeitig. Sie sterben. Und dann spielt sie. Und liebe. Aber tausend in keinem Zimmer. Und sie konnten einander nicht helfen. Yeah. Thank you. Erschöpften Revolte. Schluss mit dem Stehaufmann hinter dem Schreibtisch, mit der Import-Export-GmbH, mit der staatlichen Bildungsförderung, mit der Stabilitätsabgabe und Schluss mit mir, der euch dies alles erzählt. Kammerassemble, Schluss mit dem Kammergerichtspräsidenten, Schluss mit dem Tag der offenen Tür bei der Reformkommission, Schluss mit der Impotenz auf dem Protestfestival, Schluss mit der Weltsicherheit und mit allen weitblickenden Führern, Schluss mit dem Ausländeramt und selbstverständlich mit mir, der euch dies alles erzählt. Allen, die wegweisende Worte finden, für unsere Zeit Schluss mit den echten Begegnungen auf Botschafterebene. Schluss mit allen, die vorgeben, unsere Freunde zu sein. Schluss mit den Interpreten, Schluss mit dem Publikum und vor allem mit mir, die euch dies alles erzählt. Gleiche Runde Streuß. mit Blut.